Book 2 17 17 17 Di rumah Im Haus Im Haus Rumah kami berada di sini. Hier ist unser Haus. Hier ist unser Haus. Di atas adalah atap. Oben ist das Dach. Oben ist das Dach. Di bawah adalah ruang bawah tanah. Unten ist der Keller. Unten ist der Keller. Di belakang rumah ada sebuah taman. Hinter dem Haus ist ein Garten. Hinter dem Haus ist ein Garten. Di depan rumah tidak ada jalan. Vor dem Haus ist keine Straße. Vor dem Haus ist keine Straße. Di sebelah rumah ada pepohonan. Neben dem Haus sind Bäume. Neben dem Haus sind Bäume. Inilah rumah saya. Hier ist meine Wohnung. Hier ist meine Wohnung. Inilah dapur dan kamar mandi. Hier ist die Küche und das Bad. Hier ist die Küche und das Bad. Di sana ada ruang tamu dan kamar tidur. Dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Pintu rumah tertutup. Die Haustür ist geschlossen. Die Haustür ist geschlossen. Tapi jendelanya terbuka. Aber die Fenster sind offen. Aber die Fenster sind offen. Hari ini panas. Es ist heiß heute. Es ist heiß heute. Kami masuk ke ruang tamu. Wir gehen in das Wohnzimmer. Wir gehen in das Wohnzimmer. Di sana ada sofa dan kursi tamu. Dort ist ein Sofa und ein Sessel. Dort ist ein Sofa und ein Sessel. Silahkan duduk. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Di sana ada komputer saya. Dort steht mein Computer. Dort steht mein Computer. Di sana ada perangkat stereo saya. Dort steht meine Stereoanlage. Dort steht meine Stereoanlage. Televisinya masih sangat baru. Der Fernseher ist ganz neu. Der Fernseher ist ganz neu.